Als nun alles dies beendigt war, zogen sämtliche dabei anwesende Israeliten hinaus in die Städte Judas, zertrümmerten die Mahlsteine, hieben die Ascherin um und zerstörten die Opferhöhen und die Altäre in ganz Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie gänzlich damit aufgeräumt hatten. Alsdann kehrten sämtliche Israeliten, ein jeder in seinen Erbbesitz, in ihre Städte zurück. Hiskia aber bestellte die Abteilungen der Priester und Leviten nach ihren Abteilungen, einen jeden nach Maßgabe des ihm obliegenden priesterlichen oder levitischen Dienstes beim Brandopfer und bei den Heilsopfern, damit sie in den Toren des Lagers Jahwes Dienst täten und Danksagung und Lobpreis anstimmten. Und der Beitrag des Königs von seiner Habe diente zur Beschaffung der Brandopfer, der Morgen- und Abendbrandopfer, sowie der Brandopfer an den Sabbaten, den Neumonden und den Festen, gemäß den Vorschriften im Gesetze Jahwes. Und er gebot dem Volke, den Bewohnern Jerusalems, den Priestern und Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu liefern, damit sie am Gesetze Jahwes festhalten könnten. Als sich dieser Befehl verbreitete, lieferten die Israeliten Erstlinge vom Getreide, Most, Öl, Honig und allem Ertrage des Ackers in Menge und brachten den Zehnten von allem in Masse. Die Israeliten und Judäer aber, die in den Städten Judas wohnten, brachten gleichfalls den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den Weihgaben, die Jahwe, ihrem Gotte, geweiht wurden, und legten ihn in lauter einzelnen Haufen hin. Im dritten Monat begannen sie mit dem Aufschütten der Haufen und im siebenten Monate waren sie damit zu Ende. Da kamen Hiskia und die Obersten herbei, besichtigten die Haufen und priesen Jahwe und sein Volk Israel. Als nun Hiskia die Priester und Leviten in Betreff der Haufen befragte, antwortete ihm Asaja, der Hohepriester vom Hause Zadoks, und sprach, seit man angefangen hat, die Hebe zum Tempel Jahwes zu bringen, haben wir uns satt gegessen und noch viel übrig behalten, denn Jahwe hat sein Volk gesegnet, so dass wir diese Masse übrig behielten. Da gebot Hiskia, im Tempel Jahwes Zellen herzurichten. Und als man sie hergerichtet hatte, brachte man die Hebe und den Zehnten und die Weihgaben gewissenhaft hinein. Und der Levit Chanania war Aufseher darüber, und sein Bruder Simei als Zweiter im Rang, Jehiel aber, Asasja, Nahat, Asahel, Jerimot, Josabat, Eliel, Jismachja, Mahat und Benaja waren Chanania und seinem Bruder Simei als Gehilfen beigegeben, nach der Anordnung des Königs Hiskia und Asajas, des Fürsten im Tempel Gottes. Und der Levit Kore, der Sohn Jimnas, der Torhüter nach Osten zu, beaufsichtigte die Gaben, welche Gotte freiwillig gespendet wurden, damit die Jahwe zufallende Hebe und die hochheiligen Gaben abgeliefert würden. Unter seiner Aufsicht aber standen Iden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amaja und Sechania, damit sie in den Priesterstädten ihren Amtsgenossen abteilungsweise, den Alten wie den Jungen, gewissenhaft ihren Anteil gäben, abgesehen von den Mannspersonen unter ihnen, die in die Geschlechtsregister eingetragen waren, von den Dreijährigen an und darüber, von allen, die zum Tempel Jahwes kamen, wie es ein jeder Tag erforderte, um je nach ihren Obliegenheiten abteilungsweise ihren Dienst zu tun. Und was die Eintragung der Priester in die Geschlechtsregister betrifft, so erfolgte sie familienweise und die der Leviten von den 20-Jährigen an und darüber nach ihren Obliegenheiten, ihren Abteilungen. Und zwar mussten sie samt ihren kleinen Kindern, ihren Frauen, Söhnen und Töchtern, denen des ganzen Standes, eingetragen werden, denn mit Gewissenhaftigkeit ihrerseits pflegten sie sich gründlich zu heiligen. Dazu hatten die Nachkommen Aarons, die Priester, auf den Feldern der zu ihren Städten gehörenden Trift, in jeder einzelnen Stadt, Leute, die namentlich bezeichnet waren, damit sie allen Mannspersonen unter den Priestern und allen ins Geschlechtsregister eingetragenen Leviten ihre Anteile geben. So verfuhr Hiskia in ganz Juda und Set, was vor Jahwe, seinem Gotte, gut und recht und gewissenhaft war. Und bei allem Tun, das er anhob, in Betreff des Dienstes am Tempel Gottes und in Betreff des Gesetzes und des Gebots, um mit alledem seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und hatte Gelingen.